Staub von euch im Morgengrauen stand Jan, ein Knecht mit rauen Händen. Er wagte es, nach vorn zu schauen, wollte sein Herz ein Gret verschwenden. Geht, nimm mich an, sei meine Frau. Doch sie blickte kalt auf sein Gewand. Der Himmel war so bleiengrau, als sie ihm spöttisch schlug die Hand. Ein Knecht wie du, ich will das Glück, ich will die Seide, nicht den Dreck. Sie ließ nur Spott für ihn zurück und unter Tränen ritt er weg. Das Herz aus Stein zog Jan hinaus in dunkle Schlachten, wo Schwerter blitzen, Schüsse schreien. Musste er nach Ruhm und Ehre trachten. Vom einfachen Reiter zum General im 30-jährigen Kriegerzug. Sein Name erscholl durch Berg und Tal, während geriet das Los der Armut trug. Nach vielen Jahren im Triumph ritt er durchs Tor im Glanz der Sonne. Die Marktfrau dort im Straßensumpf feilbot sie Äpfel ohne Wonne. Alt und gebeugt, vom Leben gezeichnet, sah sie den General auf dem Ross. Die Zeit hat sie vom Glück enteignet, als Jan den Blick auf sie verschloss. Er hielt den Zügel sah tief auf sie hinab. Geriet wäre Tätjedon. Hättest du's damals nur getan. Sie sah den Mann, der ihr einst Liebe gab. Jan wäre Tätjavos. Wer hätt' es denn gewusst? Weil man das Wort zu spät im Wind versteht. Oh, wie schwer wiegt das zu spät, wenn der Wind des Schicksals weht. Zwei Seelen, die sich einst gefunden, sind nun an Stolz und Treu gebunden. Was man verlor, kommt nie zurück. Verpasst ist das Größte. Ritt weiter in den Ruhm hinein. Griet blieb im Staub ganz still und allein.